künstliche Spieler. Spiele im Labor. Vor tausenden von Jahren verließ das uralte Volk der Ski den Planeten Albia auf der Suche nach einer neuen Heimat und überließ die Norns und Grendels ihrem Schicksal. Doch dann wurde Albia von einem gewaltigen Vulkanausbruch heimgesucht, der die Erde aufriss. Als das Land von Erdbeben geschüttelt wurde, kamen zum ersten Mal die geheimen Labore der Ski zum Vorschein, komplett mit allen zurückgelassenen Experimenten und Maschinen. Eigentlich ist Creatures 2 ein Computerspiel. Als erstes muss man als Spieler eines von 6 Eiern in eine Art Brutkasten legen und dort ausbrüten. Nach einigen Sekunden klettert ein Norn, ein eigenartiges, zotteliges Wesen, das ein wenig an E.T. den Außerirdischen erinnert, aus der Apparatur heraus und beginnt seinen Streifzug durch die bunte Fantasielandschaft. Während man bei herkömmlichen Computerspielen meistens Aufgaben lösen oder Missionen erfüllen muss, gibt es bei Creatures 2 für die Spieler eigentlich nichts Besonderes zu tun. Sobald man einen männlichen und einen weiblichen Norn ausgebrütet und in sein Leben entlassen hat, geht alles seinen natürlichen Gang. Die Norns spielen miteinander, lassen sich aber auch von den menschlichen Spielern beeinflussen, lernen sprechen und machen Erfahrungen darüber, was sie dürfen und was nicht. Schließlich beginnen sie sogar damit, sich zu vermehren. Howard Newmark von Cyberlife Technologies, der Firma, die Creatures erfunden hat. Creatures 2 ist das erste lebende Produkt der Welt. Es gibt ein Ökosystem, es gibt Pflanzen, Blumen, kleine Insekten, die die Blumen bestäuben, und die Wesen interagieren mit ihrer Umgebung. Dies ist einzigartig. So etwas gab es noch nie. Es ist unglaublich faszinierend. Artificial Life, also künstliches Leben, nennen die Wissenschaftler das, was da erstmals in Form eines Computerspiels seinen Weg aus den Forschungslabors auf den Schreibtisch von PC-Spielern gefunden hat. Das Gehirn eines Norns ist zwar primitiv, im Prinzip funktioniert es aber ähnlich wie das eines Menschen. Einzelne Nervenzellen versuchen, Verbindungen mit anderen einzugehen. Erweist sich die Verbindung als positiv, wird sie verstärkt. Übertragen auf die Norns bedeutet das zum Beispiel, wenn ein Norn ein starkes Hungergefühl verspürt, verspeist er eine Möhre. Das Hungergefühl ist verschwunden. Die an dieser Erfahrung beteiligten Verknüpfungen und Hirnzellen werden verstärkt und das kleine Zottelwesen hat gelernt, dass eine Möhre etwas Erstrebenswertes ist. Auch wenn man als Spieler anderer Computerspiele meistens das Gefühl hat, selber eingreifen zu können, in Wirklichkeit haben sich die Programmierer jeden einzelnen Schritt vorher ausgedacht und jede Kombinationsmöglichkeit vorgesehen. Das genau ist das Besondere an Creatures 2. Das Programm haucht dem Computer tatsächlich künstliches Leben ein. Da jedes der kleinen Wesen unterschiedlichste Erfahrungen macht, verschiedenste Dinge von seinem Frauchen oder Herrchen lernt, wird es völlig anderes Erbgut weitergeben. Und da sich bei jeder Paarung die Erbinformationen vermischen, kommt es im Laufe der Zeit zu Aktionen auf dem PC-Bildschirm, die keiner der Programmierer voraussehen konnte. So entstand in den Cyberlife-Labors das zwar vereinfachte, aber doch nach den gleichen Prinzipien funktionierende Abbild der Natur. Es gibt kaum einen Bereich des täglichen Lebens, den Programmierer nicht als Computerspiel nachempfunden hätten. Zum ersten Mal ging Creatures aber den genau umgekehrten Weg. Ein Exemplar des Spiels gelangte nämlich in die Hände von Wissenschaftlern der Untersuchungs- und Forschungsagentur für Verteidigung der britischen Regierung, kurz DERA, die schon bald Kontakt mit den Programmierern von Cyberlife aufnahmen. Mitte März 1998 trugen die Verhandlungen erste Früchte. Stolz trat Cyberlife vor die Presse und gab bekannt, dass man nun mit dem britischen Verteidigungsministerium zusammenarbeite, um die Simulation eines Militärflugzeuges zu entwickeln, das von künstlichen Organismen gesteuert wird. Zahlreiche Creatures-Fans reagierten erbost, riefen zum Boykott auf und nahmen ihre Fanseiten aus dem Internet. Sie wollten kein Spiel unterstützen, das von der friedvollen und interessanten Studie über das Leben zum militärischen Steuerwerkzeug würde. Hermann Achilles vom Verband der Unterhaltungssoftware Deutschland weiß, dass es weltweit beim Zusammenhang zwischen Gewalt, Krieg und Computerspielen offenbar grundsätzlich unterschiedliche Ansichten gibt. Grundsätzlich muss man mal sagen, dass, wenn man sich die Software insgesamt anschaut, alles versucht zu simulieren, was es im realen Leben gibt und umzusetzen. Dazu gehören möglicherweise auch Kriegsspiele. Ob das nun sinnvoll ist, Kriegsspiele zu bringen, das ist eine ganz andere Frage. Sie bieten aber sicherlich, was die Darstellung angeht, einen sehr, sehr großen Spielraum für die Entwickler. Auf der anderen Seite müssen wir uns immer ein bisschen darüber im Klaren sein, dass wir uns hier in Deutschland befinden und gerade mit Gewalt oder auch mit der Vergangenheit, was den Krieg und Ähnliches angeht, sicherlich eine andere Einstellung haben, als es in Frankreich, in England oder in Amerika der Fall ist. Und 80% aller Produkte, die auch hier in Deutschland vertrieben werden, im Spielebereich kommen aus diesen Ländern. Standortwechsel. Von den britischen Artificial Life Labors in ein Computerlabor an der Universität Mannheim. Spielelabor nennen die Wissenschaftler die beiden schmalen Räume, in denen an bis zu 18 PCs gegen den Computer oder gegen andere Teilnehmer gespielt werden kann. Was da genau gespielt wird, lässt sich erahnen, wenn man sich die Bezeichnung des Sonderforschungsbereiches 504 ansieht, zu dem das Labor gehört. Die Wissenschaftler beschäftigen sich seit etwa anderthalb Jahren mit Rationalitätskonzepten, Entscheidungsverhalten und ökonomischer Modellierung. Dr. Oliver Kirchkamp, Leiter des Labors, über seine Arbeit. Man möchte versuchen zu verstehen, wie Leute im wirklichen Leben sich entscheiden. Ökonomen haben da, wenn sie ökonomische Modelle basteln, oft der Einfachheit halber die Vorstellung, naja, die Leute werden schon optimieren. Ökonomen wissen ganz genau, das ist nicht wahr. Niemand optimiert, niemand verhält sich perfekt rational, aber manchmal ist es eine ganz gute Annäherung. Wir nehmen einfach an, dass alle Leute optimieren. Man kann aber relativ leicht Bereiche menschlichen Verhaltens finden, wo wir nicht optimieren, wo wir ganz andere Sachen machen oder wo es zumindest sehr schwer fällt, das, was wir tun, noch als Ergebnis von einem Optimierungsprozess darzustellen. Und das möchte jetzt eigentlich dieser Sonderforschungsbereich näher ergründen. Das Ziel ist es, Modelle oder Grundlagen für ökonomische Modelle zu finden, sodass wir besser beschreiben können, was Leute im wirklichen Leben machen. Wann sie davon abweichen von einem optimalen Verhalten, welche Struktur liegt in diesem Abweichen, können wir ein sehr allgemeines, schönes Modell finden, was ohne diese Optimierungshypothese auskommt. Im Mannheimer Spielelabor wird also gespielt, um etwas über das reale Leben herauszufinden, genauer gesagt über das Wirtschaftsleben. Jede der Versuchspersonen sitzt an einem Computer und ist über ein Netzwerk mit den anderen Mitspielern verbunden. In konkreten Spielszenarien geht es darum, Geld zu verdienen, und zwar richtiges Geld. Experimentelle Wirtschaftsforschung nennt man diese Disziplin. Anders als bei kommerziellen Wirtschaftssimulationsspielen wie zum Beispiel SimCity, wo jeder zum Spaß mit sich allein oder gegen den Computer spielt, werden die Spieler bei ihren Aktionen und Entscheidungen beobachtet. Ziel: Bereits bestehende Spieltheorien sollen verifiziert oder neue Theorien entwickelt werden. Dr. Bettina Kuhn arbeitet im Laboratorium für experimentelle Wirtschaftsforschung an der Universität Bonn. Also Spieltheorie ist die ökonomische Theorie, die was über Konflikt und Kooperation sagt. Das heißt, wenn jemand entscheidet, sollte er sich nicht nur Gedanken darüber machen, wie seine eigene Entscheidung optimal ist, in dem Sinne, dass die anderen Leute statisch sind und nichts machen, sondern er sollte sich überlegen, wie seine Entscheidung die anderen Leute beeinflusst, wie die anderen Leute darauf reagieren und das in diesem interaktiven Zusammenhang sehen. Und das tut eigentlich die Spieltheorie. Die Versuchspersonen der Spielelabore sind Studentinnen und Studenten. Damit die Modellierung der Szenarien möglichst realitätsnah ist, damit es für die Spieler bei den Experimenten auch tatsächlich um etwas geht, muss man sie monetär motivieren, wie die Forscher das nennen. Schlicht, man muss sie bezahlen. Würde man aber unabhängig vom Verhalten an alle Teilnehmer einen gleich hohen Stundenlohn auszahlen, dann würde das Ergebnis verfälschen. Die imaginäre Währung, in Bonn sind es Taler, um die im Spielelabor gespielt wird, wird deshalb am Schluss des Experiments in echtes Geld umgetauscht. Wir zahlen erfolgsabhängig aus, natürlich, um den richtigen Anreiz zu haben. Und es gibt so einen Erwartungswert, dass die Studenten so 17 bis 20 Mark die Stunde verdienen, natürlich erfolgsabhängig. Das ist aber einfach ganz attraktiv, wenn man sich vorstellt, was ein Student sonst verdienen kann. Ist das schon in dem Rahmen, was er sonst verdienen kann? Der zweite Punkt ist, es macht den Leuten meistens sehr viel Spaß, bei uns mitzumachen. Und für die Volkswirtschaftsstudenten ist das auch was, womit sie in der Vorlesung konfrontiert wird. Da wird ihnen von experimentellen Ergebnissen erzählt. Und jetzt sind sie dabei, selber solche experimentellen Ergebnisse zu produzieren. Und das ist dann ganz spannend für die. Aber für die Nicht-Volkswirte ist schon Geld eine ganz wichtige Motivation. Kaum zu glauben, was sich bei diesen Spielen im Labor alles herausfinden lässt. Die Studentinnen und Studenten spielen also eine Art vernetztes Computerspiel. Sie können während des Spiels nicht direkt miteinander in Kontakt treten und meistens wissen sie auch nicht, wer die anderen sind, weil die meisten Spiele anonym ablaufen. Dr. Bettina Kuhn schildert ein Beispiel, bei dem es auf Kooperation der Spieler untereinander ankommt. Sie müssen sich vorstellen, es gibt zum Beispiel einen Spielplatz in ihrer Nachbarschaft zu bauen. Die Leute können alle in der Nachbarschaft freiwillig Geld spenden für diesen Spielplatz, aber klar ist, nachher werden alle Kinder drauf spielen auf diesem Spielplatz. Und natürlich hat jeder einen Anreiz, was man Trittbrettfahrer nennt, nichts beizutragen, aber nachher seine Kinder spielen zu lassen. Und wenn jeder sich als Trittbrettfahrer verhält, wird es diesen Spielplatz nie geben, auch wenn es vom Gemeinwohl her gut wäre, ihn zu haben. Und wir würden das natürlich dann nicht mit einem Spielplatz machen. Wir würden dann sagen, es gibt ein öffentliches Gut, da kann man etwas zu beitragen. Dieser Beitrag kommt dann nicht dem Eigennutz zugute, sondern dem öffentlichen Gut zugute und damit auch jedem anderen, egal ob der andere beigetragen hat oder nicht. Und man kann halt was in das eigene Gut investieren. Trotzdem ist die Situation im Spielelabor künstlich. Die Gestaltung der Spiele kann man zwar nicht mit kommerziellen Computerspielen vergleichen, aber mit konkreten Verhandlungssituationen in der realen Welt haben sie natürlich nur entfernt zu tun. In den meisten Fällen verhandeln Menschen ja über Spielplätze oder Waren, nicht per Computer. Welche Rolle spielt also die Tatsache, dass die Versuchspersonen also eigentlich nur spielen für die Ergebnisse? Spiel ist eine interaktive Situation, wo ich das Verhalten meines Gegners beeinflusse und der auch mich verhält. Das ist, was die Theorie so unter einem Spiel sieht. Wenn wir das ins Labor bringen, ist das Spiel theoretisch immer noch ein Spiel, hat aber natürlich auch diesen Lusteffekt des Spiels, dadurch, dass die Leute das irgendwie spannend finden, so eine Situation zu machen. Also da kommen so zwei Sachen rein. Und ein Spiel hat das immer, weil es in einem Spiel gibt es immer einen Konflikt. Wenn Sie keinen Konflikt in irgendeiner Form haben, ist das nicht interessant. Entweder sei es dazu, dass man durch gemeinsame Anstrengung mehr erreicht und man muss dem anderen einfach vertrauen bei der gemeinsamen Anstrengung. Oder es gibt irgendwas aufzuteilen, wie in einem Verhandlungsspiel, wo es einen festen Kuchen gibt und wir verhandeln einfach darum, wer wie viel davon bekommt. Und das hat dann auch dieses Konfliktpotenzial. Sind also die meisten Situationen, in die wir in unserem täglichen Leben geraten und in denen wir Entscheidungen treffen müssen, nicht eigentlich Spiele in diesem Sinne? Hat zum Beispiel ein Manager in einer großen Firma, der etwas ausprobiert, der eine Entscheidung trifft und noch nicht ganz genau weiß, was dabei herauskommt, nicht ein ähnliches Gefühl dabei? Dr. Oliver Kirchkamp von der Uni Mannheim. Es ist grundsätzlich so, dass wir immer experimentieren, wenn wir insbesondere in einer unbekannten Situation sind. Das ist auch sehr wichtig. Wir brauchen Experimente, um unsere Umgebung zu erkunden. Und das können Sie jetzt meinetwegen Spiele nennen. Sie können sagen, wir spielen mal so rum, wir probieren mal dies und jenes und auch gucken, was da passiert. Jetzt habe ich an meinem Videorekorder noch einen Knopf gefunden oder so, ist ja toll. Das hilft Ihnen, dann können Sie mit Ihrem Videorekorder mehr machen. Oder Sie können in Ihrem Verhalten neue Aspekte entdecken, die vielleicht ganz tolle Ergebnisse zeigen. Plötzlich nimmt sie ihre Umwelt ganz anders wahr und vielleicht gefällt Ihnen das und dann machen Sie das häufiger. Einen gravierenden Nachteil haben die Spiele im Computerlabor aber trotzdem. Die Forscher bekommen nur relativ wenig darüber heraus, warum genau die Versuchspersonen bestimmte Entscheidungen treffen. Hier kann man beim reinen Experiment im Computernetz nur Mutmaßungen anstellen. Gerade aber dann, wenn es darum geht, herauszufinden, wie Kooperation funktioniert, von welchen Faktoren sie beeinflusst wird, reicht das nicht aus. Heike Hennig-Schmidt führt daher ihre Laborspiele an der Uni Bonn ohne Computer durch. Dafür spielt ein anderes Gerät eine wichtige Rolle bei ihren Experimenten, die Videokamera. Dann kommen wir auf jeden Fall schneller, sagen wir mal, unser Einigungsziel wäre 160. Gehen wir mal davon aus. Man könnte sich vorstellen, es gibt zwar Unternehmen, die ein Joint Venture planen und die wissen, wenn sie zusammenarbeiten, ungefähr ziemlich genau, was sie gemeinsam für einen Gewinn machen würden. So kann man sich das in etwa vorstellen. Sie wissen auch, wenn sie alleine weiter agieren, wissen sie auch ungefähr, was jeder für sich für einen Gewinn macht. Und es ist in dem Experiment so dargestellt, der eine weiß, dass er alleine einen großen Gewinn macht und der andere weiß, dass er einen kleinen Gewinn macht, zum Beispiel im Verhältnis 4:1. Und der gemeinsame Gewinn ist doppelt so groß wie der, den sie alleine machen können, zusammengezogen. Und jetzt geht es darum, wie sollen diese beiden Verhandlungspartner diesen Gewinn aufteilen? Jede der beiden Gruppen besteht bei dem Spiel aus 3 Studenten. Innerhalb der Gruppe können die 3 miteinander sprechen und verhandeln, Strategien entwickeln und über ihre Gefühle sprechen. Dabei treten dann auch Faktoren zutage, die man sonst nicht beobachten könnte. Neid, Missgunst, gekränkter Stolz, Gerechtigkeitsgefühl und vieles mehr. Und genau dies sind, auch wenn viele Menschen das vielleicht nicht zugeben wollen, enorm wichtige Faktoren, die oft über das reine Gewinnstreben hinausgehen. Heike Hennig-Schmidt? Also zunächst war das schon sehr explorativ, dass ich gar keine speziellen Hypothesen hatte, sondern einfach mehr Informationen über das, was Leute bewegt, sich in einer bestimmten Situation auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten. Das waren auch die ersten Videoexperimente, die wir hier gemacht haben. Und ich glaube, in der Ökonomie sind bisher kaum welche gemacht worden. Die Psychologen machen sowas schon öfter, aber in der Ökonomie nicht. Und was sich herausgestellt hat, ist, was auch andere Ergebnisse im Computerlabor unterstützt, ist zum Beispiel, dass Leute einmal bestimmte Anspruchsniveaus haben. Also sie haben bestimmte Ziele, die sie sehr früh formulieren, was sie erreichen wollen. Die Ziele sind am Anfang sehr hoch für sich selber. Aber wenn man davon ausgeht, dass Verhandeln heißt, man sollte am Anfang ein Ziel haben und man muss das doch langsam reduzieren, dann entspricht das eben schon dem Gefühl, was man eben in der Wirtschaft auch hat. Zwar machen sich die, nennen wir sie mal Spielleiter, natürlich schon Gedanken darüber, ob sich die im Computerlabor oder Videoexperiment gewonnenen Erkenntnisse tatsächlich auf das reale Wirtschaftsleben übertragen lassen. Aber auch wenn die Beträge, um die es bei den Spielen geht, keine ganzen Vermögen sind, so scheint der tatsächliche Einsatz oder Gewinn nicht wirklich entscheidend zu sein. Dr. Oliver Kirchkamp von der Uni Mannheim. Man hat das auch tatsächlich gemacht, um höhere Einsätze spielen. Man macht da durchaus ethisch bedenkliche Sachen, indem man dann in Länder geht, wo westliche Einkommen sehr viel mehr wert sind und lässt dann Leute um ganze Jahreseinkommen spielen. Weiß ich nicht, ob man sowas wirklich machen sollte, aber man hat es gemacht und man hat dabei herausgefunden, dass sich Leute ähnlich verhalten, wenn sie um ganze Jahreseinkommen spielen, wie wenn man sie hier in Europa nur um 1000 Mark spielen lässt. Trotz all der positiven Ergebnisse sind den Wissenschaftlern bei der Simulation, bei der Modellierung von Wirtschaftszusammenhängen im Spielelabor auch Grenzen gesetzt. Dr. Bettina Kuhn von der Uni Bonn gibt das auch ganz unumwunden zu. Es gibt einige Situationen, die in der Realität von hochspezialisierten Fachleuten erledigt wird und die wir mit Studenten versuchen nachzubilden. Also was wir in der experimentellen Forschung machen, ist nicht unbedingt zu versuchen, eine reale Situation nachzubilden, sondern eine theoretisch modellierte Situation nachzubilden. Und da hat das dann auch wieder die Grenzen, weil da muss man sich fragen, wie gut passt die theoretisch modellierte Situation denn wirklich auf die Praxis, wenn wir sagen, die Praktiker haben da ganz andere Erfahrungen als die Studenten. Die experimentelle Wirtschaftsforschung, so wie sie zum Beispiel in Bonn und Mannheim durchgeführt wird, gewinnt zunehmend an Bedeutung. Immer mehr Auftraggeber bezahlen die Wissenschaftler dafür, bestimmte Sachverhalte, die in der Wirtschaft eine Rolle spielen könnten, im Experimentallabor zu testen, um Erkenntnisse für das reale Wirtschaftsleben zu gewinnen. Ein anderer Aspekt? Immer mehr Managerinnen und Manager, die mit viel Geld zu tun haben, die zum Beispiel an einer Auktion teilnehmen und für einen möglichst niedrigen Preis ein optimales Ergebnis ersteigern sollen, lassen sich in den Labors trainieren. Dr. Oliver Kirchkamp? Leute lernen eine Bietstrategie, die für sie individuell optimal ist. Das heißt, das kann man im wirklichen Leben schlecht überprüfen. Sie bieten für einen Picasso einen bestimmten Betrag. Woher soll ich wissen, dass das für Sie der optimale Betrag ist? Oder die optimale Strategie? Weiß ich nicht, weil ich weiß nicht, was Ihnen ein Picasso wert ist. Im Labor kann man das machen. Wir versteigern hier ein Objekt. Wenn Sie dieses Objekt ersteigert haben, kriegen Sie dafür 20 Mark. Jetzt gibt es eine optimale Strategie, die hängt ab vom Auktionstyp, wie Sie für dieses Objekt bieten wollen. Und da kann man feststellen, dass im Laufe der Zeit, im Laufe eines mehrstündigen Experiments, Versuchspersonen erlernen, für dieses Objekt optimal zu bieten. Gut, wenn Sie das im Labor innerhalb von ein paar Stunden lernen, in einer relativ abstrakten Situation, dann kann man wahrscheinlich auch davon ausgehen, dass wenn Sie im wirklichen Leben für ein Picasso oder ein Auto oder eine Telefonlizenz bieten, auch optimal bieten. Tatsächlich geht es in den Auktionen, auf die sich Fachleute derzeit in den Experimentallabors vorbereiten lassen, meist um sehr viel Geld und um sehr viel Macht. Aber auch die Institutionen, die die Auktionen durchführen, lassen sich von den Wirtschaftsforschern beraten, um Erkenntnisse darüber zu bekommen, wie sie eine solche Auktion gestalten sollen und wie sich optimale Ergebnisse erzielen lassen. So gewinnt die experimentelle Wirtschaftsforschung, gewinnen die Spielelabors zunehmend an Bedeutung für das globale Wirtschaftsleben. Dr. Bettina Kuhn. Das sind Auktionen, die durchgeführt wurden, zum einen zur Versteigerung von Radiofrequenzen, die für die drahtlosen Telefone, für die Handys benutzt werden, zum anderen aber auch Auktionen, die demnächst durchgeführt werden oder in anderen Ländern auch durchgeführt wurden, zur Deregulierung von Gas, Elektrizität. Da veranstaltet der Staat Auktionen und die großen Unternehmen, das sind meistens die Bieter, können sich an diesen Auktionen beteiligen. Man ist dann hingegangen zu Theoretikern, gerade zu Spieltheoretikern und hat gesagt, erstmal von Staatesseite, wie sollen wir eine solche Auktion gestalten? Hat gesagt, was man gerne haben wollte, aber dann ist der Auktionsmechanismus ja immer noch frei. Wie sollen wir sowas gestalten? Und auf der anderen Seite, von Bieterseite, nachdem der Mechanismus feststand, ist man hingegangen und hat gesagt, was sollen wir denn tun? Was ist denn eine optimale Bietstrategie? Ein ganz besonderes Beispiel dafür, wo in den Forschungslaboratorien gespielt wird, haben wir in Paderborn gefunden. Dort beschäftigen sich die Informatiker mit einem Spiel, das wie kaum ein anderes fast untrennbar mit dem Computer verbunden ist. Schach, das Spiel der Könige. Dr. Rainer Feldmann. Einerseits natürlich entwickeln wir Programme für Parallelrechner. Das heißt, wir wollen einerseits zeigen, dass wir auf dem Parallelrechner effizient arbeiten können. Das heißt, sehr viel schneller werden als ein einzelner Rechner. Andererseits wollen wir natürlich auch testen, was unsere Algorithmen dann wirklich in der Praxis, in der echten Praxis können. Das heißt, wir spielen Turniere, auf denen Computer gegen Computer antreten. Wir treten aber auch auf Turnieren gegen Menschen an. Das ist sozusagen unsere Belohnung dann für die harte Arbeit der Jahre, dass wir dann eben einfach zu solchen großen Turnieren fahren können, wie jetzt das Großmeisterturnier in Lippstadt, und damit unserem Programm gegen Menschen zeigen können, dass unsere Arbeit doch auch ein vernünftiges Verfahren geliefert hat. Zwar spielt Schach in dem Paderborner Institut eine große Rolle und überall findet man Wimpel und Pokale, die von den Erfolgen der schachspielenden Computer zeugen. Richtige Schachfans sind die Informatiker aber nicht. Während die Programmierer von Schachprogrammen für PCs meist Experten auf ihrem Gebiet sind, spielt Dr. Rainer Feldmann selber zum Beispiel überhaupt kein Schach. Wir kommen aus einer ganz anderen Richtung. Wir haben als Zielsetzung die effiziente Nutzung von Parallelrechnern, von Großrechnern, und haben unser Schachprogramm dann so geschrieben, dass es eben einsetzbar ist auf Großrechnern. Auf PCs können wir es natürlich auch laufen lassen, aber da sind wir natürlich den Experten der Schachprogrammierung unterlegen. Aber dadurch, dass wir einen Großrechner haben, haben wir eben eine viel größere Rechenleistung. Und da ist unsere Stärke, dass wir eben einfach in der Lage sind, so einen Großrechner einzusetzen. Hinter all den Bemühungen rund um Bauer und König steht aber natürlich wesentlich mehr. Wohl kaum ein Wissenschaftler würde lediglich dafür bezahlt werden, ein Schachprogramm zu entwickeln. Zwei Personen, Nullsummenspiele mit vollständiger Information, nennt man das, was hinter der Programmierung von Schachprogrammen steht. Nullsumme bedeutet, dass was für den einen Spieler negativ ist, für den anderen positiv ist. Und von vollständiger Information spricht man, wenn zum Beispiel keine verdeckten Karten oder Würfel im Spiel sind, sondern eben die komplette Information allen beteiligten Spielern vorliegt. Wir versuchen aber auch immer deutlich allgemeiner zu arbeiten, das heißt Verfahren zu entwickeln, die auch für andere Dinge einsetzbar sind. Also es gibt zum Beispiel hier in der Projektgruppe ist mal ein Skatprogramm entstanden, ja, wo man eben keine vollständige Information hat, weil die Karten verdeckt sind. Und solche Dinge machen wir auch. Wir beschäftigen uns aber auch mit strategischer Planung, Zukunftsforschung. Wir beschäftigen uns mit der Entwicklung von elektronischen Verfahren zur Steuerung von Fahrzeugen auf Kreuzungen, die man alle so als Spielsituation auffassen kann, die aber doch weitläufiger sind als dieses reine Spiel Schach. Spiele haben also nicht nur bei Kindern, nicht nur in der Freizeit und nicht nur im normalen Alltag etwas mit Realität zu tun. Der Mensch, der Homo Ludens, spielt nun einmal ganz generell gerne. Warum sollten die Wissenschaftler in den Laboren da eine Ausnahme machen? Und sind eigentlich nicht alle Experimente, bei denen Forscher hinter bestimmte Geheimnisse kommen wollen, im Grunde nichts anderes als Spiele? Hoffen wir also, dass wir uns diese Neugier, diesen Spieltrieb noch lange erhalten können, damit wir hinter noch möglichst viele spannende Geheimnisse des Lebens kommen. Vor tausenden von Jahren verließ das uralte Volk der Ski den Planeten Albia auf der Suche nach einer neuen Heimat und überließ die Norns und Grendels ihrem Schicksal. Aus der Reihe Welt am Draht hörten Sie einen Beitrag über künstliche Spieler, eine Sendung von Michael Stein. Morgen steht Russlands ferner Osten im Programm von SWR 2. Es geht um Leben und Alltag an der russischen Pazifikküste. Hinweisen möchten wir Sie noch auf die Reihe Die Entdeckung des Ich, die am kommenden Freitag in SWR 2 Wissen beginnt. Der Titel der ersten Sendung: Die Vertreibung des Eros. Hier ein kleiner Ausschnitt. Seit je hat Aufklärung im umfassendsten Sinn fortschreitenden Denkens das Ziel verfolgt, von den Menschen die Furcht zu nehmen und sie als Herren einzusetzen. Als Herren, die aus ihrer Souveränität heraus agieren und im Genuss dieser Freiheit existieren. Ähnlich hatte es schon Hegel gesehen. Geschichte, Weltgeschichte sei ein Eroberungszug der Freiheit über die Erde, ein Weg in die Mündigkeit erwachsen gewordener Menschen. Was sich daraus im Laufe der Zeit ergab, benannten Horkheimer und Adorno in ihrer Dialektik der Aufklärung so: Die vollends aufgeklärte Erde strahlt im Zeichen triumphalen Unheils. Die Vertreibung des Eros, so heißt der Titel der ersten Sendung der Reihe Die Entdeckung des Ich, die am kommenden Freitag in SWR 2 Wissen beginnt. Kulturtipps. 10.05 Uhr SWR 2 Eckpunkt. Wenn ich meine Kraniche falte, habe ich immer auch dieses Lied im Ohr, das mein Freund Cogi komponiert hat. Es heißt Niemals mehr Atombomben. Das Lied ist in Japan sehr bekannt, aber man hört es eigentlich selten in der Öffentlichkeit. 1000 Kraniche für ein langes Leben. Tatsuo Soda aus Nagasaki. In SWR 2 Eckpunkt, 10.05 Uhr. 14.05 Uhr, Dschungel. Um für Fragen gewappnet zu sein, hat sich der Komponist John Cage 5 Antworten überlegt, die unabhängig von der Situation stets geeignet sind. Spielen wir. Sie würfeln. Haben Sie schon mal geräucherte Ziegenlippe gegessen? Ein Freund in Frankreich hat mich einmal dazu eingeladen. Wirklich vorzüglich. Übrigens hängt Ihnen ein Tropfen an der Nase. Fragen im Scheinfrühling. 5 Begegnungen mit John Cage. In Dschungel, 14.05 Uhr. 17.05 Uhr, SWR 2 Forum. Woran erkennt man ein modernes Museum? An Bistro und Souvenirladen. Ist nicht die Kunst völlig ökonomisiert und die Ökonomie längst künstlerischer als die Avantgarde? Kultur und Kommerz vom Verlust des kritischen Bewusstseins. In SWR 2 Forum, 17.05 Uhr.